1. Wo Berichten von dem, was bereits am Anfang existiert, was wo mit eigenen Ohren gehört und mit unseren Augen gesehen haben, ja, was wo sogar mit unseren Händen berührt haben, das Wort des Lebens. 2. Dieses Leben ist sichtbar geworden, weshalb wir als Orgensugen auftreten und uge das uige Leben verkunden, das ihr sprunglich beim Vater war und uns schließlich offenbart wird. 3. Was wir also gesehen und gehört haben, teilen wir uge mit, damit mit uns in Gemeinschaft verbunden seid, dies Gemeinschaft besteht wiederum mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. 4. Wir werfen dies Seilen und uge, damit uns ihr gemeinsame Freude durch dies Verbundenheit vollkommen wird. 5. Die Botschaft, die wir von ihm empfangen haben und nun an uge weitergeben, lautet, dass Gott reines Licht ist und keinerlei Finsternis in ihm existiert. 6. Sollten wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben, während wir gleichzeitig in der Finsternis leben, so sagen wir nicht die Wahrheit und handeln widersprüchlich. 7. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie er selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut seines Sohns Jesus reinigt uns von jeder Sünde. 8. Falls wir behaupten sollten, wir seien one Sunday, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit hat keinen Platz in unserem Leben. 9. Wenn wir jedoch unser Sünden offen bekennen, erweist sich als true und gerecht, indem uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. 10. Wenn wir behaupten, nicht gesündigt zu haben, stellen wir in als Lügner dar, und sein Wort ist in uns nicht wirksam.